Sprachgestaltung. Kleine Denkeinheiten wählen und dokumentieren. Was die Kapazität des Menschen betrifft, so ist diese gewiss endlich. Niemand wird alles zugleich richtig machen können, ohne dabei etwas davon nicht doch aus den Augen zu verlieren. Und dennoch hat man der Forderung gerecht zu bleiben, alles auf eine für alle verträgliche Weise zu leisten. In der Regel wird man das auch so tun können. Um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, wird es aber erforderlich sein, jene zu leistenden Merkmale nacheinander und auch jedes für sich alleine zu verwirklichen. Dazu gelte es, die eigene Form einfach einzuhalten, das Vorhandene gut wahrzunehmen und im Wesen der Situation gerecht zu sein. Nun bringt es aber auch nahezu jede Situation mit sich, dass gewisse Dinge im Vordergrund stehen. Etwas will zuerst von uns erkannt werden. Alles andere fügt sich dem Bekannten dann schlüssig hinzu. So kann man es sagen, dass unsere Aufgabe und diese Welt synchron, ja symmetrisch zueinander sind. Alles ergibt ein Bild im Gesamten. Leiste man das Erforderliche doch sogleich in einer richtigen Weise ab. Es wird sich da bald ein Weg auftun, welcher das Weitere einstellt, sodass auch es durch uns geregelt werden kann. Wer sich aber jene Aufgabe stellt, alles zugleich zu modulieren, der dürfte eigentlich nichts dazu tun, was etwas an der Ausgangssituation verändert. Alleine nur dann wird ein wirklicher Wandel des Gegebenen eingeleitet, wenn dieser von sich aus in Gang kommt. Alternativ besteht eventuell die Möglichkeit, das Geschehen über Einzelmerkmale zu steuern. Dem von uns dafür gewählten Fokus nachgeordnet bildet sich vielleicht eine Möglichkeit dazu aus. Da werden wir einmal erkennen können, ob etwas geht oder ob etwas nicht möglich sein würde. Alleine voneinander unabhängige Dinge lassen sich allerdings auch einzeln betrachten. Was voneinander unabhängig sein wird, das kann man bestimmen oder es doch als Ganzes so belassen, wie es ist. Kleinere Denkeinheiten, wie ich sie mir vorstelle, bestehen nun aus einem Feld, welches durch zwei oder drei Zeiger aufgespannt wird. Wer alles richtig machen möchte, der dürfte da eigentlich auch nichts dazu tun, was diese Dinge verändert. Jene Zeiger ergeben zusammen eine Summe, was schon genug der Betrachtung sein soll. Diese wird durch die darin enthaltene Menge an Elementen gebildet und stellt ein Element dar. Dort, wo alles so belassen wird, wie es eh ist, wandelt es sich seiner eigenen Natur nach oder eben doch nicht. Es behält also seinen eigentlichen Impuls bei. Damit kann man sich selbst gleichsetzen. Im Grunde bedeutet dies für uns, dass der Mensch sich von der Umgebung freimacht. So wird der Mensch nun endlich als unabhängig von der Umgebung erkannt. Da wird er sich manche Aufgabe stellen und diese auch erfüllen können. Ist er erst einmal so bedingt durch diese Unabhängigkeit frei darin, sich selbst zu erkennen entsprechend einer wirklichen Kraft, so wird er auch feststellen können, dass diese kein bisschen freizügig von ihrer Art ist. Das Gegenteil davon ist wahr. Er hat geradezu die Pflicht, alle Freizügigkeit seines Wesens zu hinterfragen, um so stark sein zu können. Eine Stärke bestehe alleine nur wegen unserer Unabhängigkeit von einer Umgebung, gleich welche das sein wird. Das eigene Wesen gelte es da zu vervollkommnen, etwa indem man es vervollständigt, um selbst bestehen zu können. Ob diese Vervollständigung dann zur Menschwerdung führen kann, das wird wahrscheinlich von den von uns vorgenommenen Einstellungen an uns selbst abhängen. Auch hier besteht noch immer die Option, dazu weit genug zu fehlen, sodass sich eventuell sogar Schädigungen ergeben können. Da diese aber wohl eher uns selbst betreffen, werde uns das freimütig zugestanden, wenngleich das auch nicht gewünscht sein sollte. Es ist eben so, dass wir das doch erst noch lernen müssen, unbeschadet dieses Dasein zu fristen. Keiner beginnt sein Leben in einem höheren Modus. Ob wir uns diesbezüglich verbessern können, bleibt jedoch weitgehend fraglich.